WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Ich bin sehr gespannt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Sandra. Und die Sandra ist 44. Guten Morgen, Sandra. Guten Morgen, Domian. Ich grüße dich. Hallo. Oh, jetzt haben wir heute schon wieder so eine schlechte Leitung gleich am Anfang. Ich hoffe, das stabilisiert sich gleich. Also, ja. Wir fangen mal an. Um was geht's bei dir, Sandra? Ich rufe an, weil ich in den letzten 22 Monaten, am Samstag habe ich meine Schwester, meine zweite Schwester innerhalb von 22 Monaten an Krebs verloren. Deine zweite Schwester innerhalb von 22 Monaten, das heißt davor die, also eine erste Schwester und dann die zweite Schwester. Ja, genau, innerhalb von fast eineinhalb Jahren jetzt. Hast du zwei Schwestern verloren? Mhm. Ja. Die Schwestern waren wie alt? Meine erste Schwester, die gestorben ist, war 52 und die jetzt am Samstag verstorben ist, war 54. An was haben die beiden gelitten? Beide hatten Lungenkrebs. Lungenkrebs? Ja. War sie Raucherin, die beiden? Ja, die haben beide geraucht. Mhm. Gibt es noch weitere Geschwister? Ja, ich habe noch 5 weitere Geschwister. Oh, groß. Ja. Das ist aber eine große Familie. Ja, das ist eine große Familie, die aber alle gesund sind. Mhm. Wie war dein Verhältnis zu diesen verstorbenen Schwestern? Zu den beiden verstorbenen Schwestern, das Verhältnis, das war also wirklich richtig gut. Mhm. Meine erste Schwester ist ja 2014 verstorben und hatte damals ja auch, also sie hatte eine Tochter mit damals 14 Jahren. Mhm. Und ich hatte damals schon mal mit ihr telefoniert, weil ich damals bei dir in der Sendung schon angerufen hatte. Da ging es darum, dass ich die Tochter zu mir nehmen will. Also das habe ich auch damals gemacht. Mhm. Sie lebt jetzt seit eineinhalb Jahren bei mir. Mhm. Mhm. Und also das Verhältnis ist sehr, sehr eng gewesen, wenn du sogar die Tochter in deine Familie nimmst. Ja, genau. Mhm. Und wie war das Verhältnis zu der zweiten Schwester? Zu der zweiten Schwester war das Verhältnis auch echt total gut. Also sie war wie so eine Art Mutter für mich, kann man sagen. Mhm. Ja. Wie ist das jetzt für dich, innerhalb von so doch relativ kurzer Zeit zwei so nahe Menschen verloren zu haben? Ja, deswegen rufe ich an. Also es ist ganz schlimm, gerade momentan für mich, weil sie hatte mich an Ostern ja noch eingeladen und ich hab die Sachlage irgendwie auch nicht so erkannt, dass es in den nächsten zwei Wochen, sage ich jetzt mal, zu Ende gehen kann. Und habe halt gesagt, es ist gerade momentan schlecht wegen der Arbeit, weil bei uns auch so viele Leute auf Arbeit krank waren. Und sie meinte dann aber auch noch zu mir, also wenn ich sie noch sehen will, dann muss ich mich beeilen. Und ich habe das eigentlich gar nicht so für voll genommen, muss ich sagen, und mache mir halt jetzt auch echt Vorwürfe. Dann bist du nicht zu ihr gefahren? Nein, ich bin nicht zu ihr gefahren. Wie weit wohntet ihr denn auseinander? Wir wohnen 300 Kilometer voneinander entfernt. Das heißt, du hast sie dann vor ihrem Tod nicht mehr gesehen? Nein, ich habe sie nicht mehr gesehen. Obwohl sie den Wunsch geäußert hat? Ja. Da macht man sich Vorwürfe. Ja. Hm. Wie weit entwickelt war denn die Erkrankung schon? Du sagtest gerade, dass du es noch nicht so erwartet hast, aber das ist natürlich bei Krebserkrankungen immer sehr schwer zu sagen. Das Problem war, am 23. Oktober hat sie die Diagnose bekommen, weil sie starke Schluckbeschwerden hatte. Dann hat man festgestellt, dass sie Lungenkrebs hat und dass der Tumor eben an die Speiseröhre drückt. Mhm. Dann wurde sie ab Januar eigentlich über den Port künstlich ernährt. Mhm. Also sie konnte nichts mehr essen. Und ich hatte ihr dann auch mehrmals angeboten, eben zu ihr nach München zu kommen und mit ihr zu Ärzten zu gehen, beziehungsweise Ärzte zu wechseln, weil es halt immer schlimmer geworden ist. Und sie hat es aber eigentlich immer abgelehnt. Also sie hat immer gemeint, nee, sie schafft es alleine und sie kann ihren Sohn mitnehmen, der aber auch bei sämtlichen Untersuchungen so gut wie nie dabei war, weil er eben auch... Wie alt ist denn der Sohn? Ihr Sohn ist 21. Naja, das ist vielleicht auch sehr schwierig für so einen jungen Mann, das dann zu koordinieren und da vielleicht auch mit den Ärzten zu sprechen oder was man so alles machen muss. Ja, genau. Und wie gesagt, am Freitag ist es halt dann so schlimm gewesen, dass er dann eben nachts bei der Nachbarin vor der Tür stand. Also sie war an diesem besagten Freitag war sie noch beim Arzt und hat CT machen lassen. Mhm. Und ist dann wieder nach Hause gefahren. Ihr Sohn war in Halle bei seiner Freundin mhm. übers Wochenende. Das heißt, sie war alleine zu Hause? Sie war alleine zu Hause, ja. Sie hatte keinen Partner? Sie hatte keinen Partner, nein. Ja. Und nachts um drei ist sie dann wohl, hat sie es noch zur Nachbarin rüber geschafft, hat da bei ihr geklingelt. Diese Nachbarin ist total erschrocken, weil sie eben blutüberströmt war mhm. und hat dann für sie den Notarztwagen gerufen. Mhm. Dann hat man sie ins Krankenhaus nach München, also der Notarztwagen war auch gleich da. Und dann hat die Nachbarin mich frühmorgens angerufen und meinte, ich soll bitte in der Station anrufen, weil sie bekommt keine Auskunft, weil sie nur eine Nachbarin und sie ist und nicht die Schwester. Das habe ich dann gemacht. Dann meinte die Stationsärztin, also es wäre den Umständen entsprechend, also ihr Zustand ist momentan stabil. Sie konnten die Blutung stoppen, weil sie innerliche Blutungen hatte. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, sie soll bitte meiner Schwester ausrichten, dass ich sie morgen besuchen komme, mhm. also am Sonntag. Mhm. Und dann hat sie gemeint, ja, das richtet sie ja aus und also ich soll mir jetzt nicht allzu viele Sorgen machen. Und du konntest da nicht direkt mit deiner Schwester telefonieren. Dazu war deine Schwester nicht in der Lage. Ja, weil sie meinte, sie schläft gerade. Ach so. Mhm. So, dann hast du mit der Schwester gesprochen, hast deinen Besuch für den nächsten Tag angekündigt. Richtig. Wie lange hat sie denn nach dem Gespräch, das du mit der Schwester geführt, mit der Krankenschwester geführt hast, noch gelebt? Also ich habe um 12:30 angerufen und hatte mich dann um 18.30 Uhr nochmal gemeldet, weil mhm. ich die Stationsschwester nochmal sprechen wollte, mhm. die dann abends auch nicht mehr im Dienst war. Und dann rief ich an und dann war ein Pfleger am Telefon und meinte, sie ruft mich gleich zurück, die Stationsschwester. Und dann rief sie mich 3 Minuten später zurück und meinte, sie muss mir leider die traurige Mitteilung machen, dass meine Schwester soeben verstorben ist. Das heißt, da habt ihr euch ein zweites Mal verpasst, sozusagen. Einmal Ostern und dann jetzt nochmal. Bist du trotzdem hingefahren? Ich bin nicht hingefahren. Also ich, also die Beerdigung ist jetzt Montag erst. Mhm. Und ich bin dann nicht mehr hingefahren. Also mein Neffe hat mich gefragt, ob ich meine Schwester nochmal sehen will. Mhm. Weil die Möglichkeit hat bestanden, dass man sie nochmal anschauen will, anschauen kann. Aber ich bin nicht in der Lage, ich kann es nicht. Wann hast du sie überhaupt das letzte Mal gesehen? Das letzte Mal habe ich sie gesehen, letztes Jahr im September. Letztes Jahr im September? Ja. Aber du hast gesagt, dass sie im November hat sie die Diagnose bekommen. Im Oktober hat sie die Diagnose. Im Oktober, genau, im Oktober. Mhm. Ja. Aber warum hast du sie denn in den vielen Monaten nicht einmal besucht? Ja, das Problem war halt auch, weil ich ziemlich viel arbeiten muss und habe halt auch oft Wochenenddienst und Weihnachten zum Beispiel. Ja, Weihnachten, da hat sie, da wollten wir uns eigentlich sehen, aber sie ist an Weihnachten nach Berlin gefahren zu Freunden. Das tut mir sehr leid, Sandra. Was jetzt geschehen ist. Natürlich tut mir deine Schwester sehr leid, dass sie so jung sterben musste. Und ich finde es auch für dich schwierig, auch jetzt mit den ganzen Dingen, die geschehen sind. Du solltest kommen, du bist nicht gefahren, du wolltest kommen, dann ist sie verstorben. Und damit muss man ja jetzt erstmal umgehen lernen. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären, warum du dich nicht von ihr verabschieden kannst, jetzt nachdem sie verstorben ist? Ja, es ist halt für mich, es ist total schwierig für mich, die ganze Situation. Ich komme seit Samstag irgendwie überhaupt nicht mehr klar. Also ich habe Samstag auf Montag, also ich habe eigentlich nur weinen müssen, war dann gestern auch beim Arzt, der hat mir dann auch Beruhigungstabletten verschrieben, weil es eigentlich eigentlich besser geworden ist. Mhm. Und ich mache mir halt totale Vorwürfe und muss die ganze Zeit dran denken und telefoniere jetzt auch immer ganz oft mit der Nachbarin, weil sie der Letzte war, der sie eben lebend gesehen hat. Und ich möchte einen Vorschlag machen, Sandra. Ich weiß, das ist ganz individuell und jeder Mensch geht damit anders um. Aber trotzdem sage ich es dir. Ja. Wenn ich mich jetzt in dich hineinversetze, soweit das möglich ist, glaube ich, dass es für dich gut wäre, wenn du dich von ihr verabschieden würdest. Okay. Es wird ein schwerer Gang werden, das glaube ich. Aber du würdest ihr so die letzte Ehre erweisen und würdest vielleicht auch den Tod und ihr Ende besser begreifen können, wenn du vielleicht einige Minuten oder eine halbe Stunde mit ihr alleine in einem Raum verbringst. Okay. Und kannst ihr vielleicht am offenen Sarg das sagen, was du ihr sagen möchtest. Vielleicht auch, dass es dir leid tut, dass das alles nicht so geklappt hat. Alles, was dir auf dem Herzen liegt. Ich habe von vielen Trauernden gehört, die das gemacht haben, die mir haben mir hinterher gesagt, das war gut, dass ich das gemacht habe. Damit kannst du natürlich einiges nicht gut machen, was du vielleicht versäumt hast. Aber die Vergangenheit ist Vergangenheit und die muss man akzeptieren. Du könntest ein wenig vielleicht noch auch für dich tun. Und wer weiß, vielleicht, wir wissen alle nicht, was der Tod ist. Vielleicht bekommt deine Schwester das ja sowieso doch noch mit, was du sagst. Wie gesagt, das musst du natürlich tief in dir entscheiden. Das ist, da kann man keine allgemeine Regel darüber aussprechen, dass es immer gut ist, an einen offenen Sarg zu gehen. Ich habe es dir einfach mal so gesagt und dir auch so die Erfahrungen von den Leuten, die mir das erzählt haben, weitergegeben. Okay. Vielleicht tut es gut. Und darüber hinaus rate ich dir dringend, Sandra, dass du auf jeden Fall jetzt in der nächsten Zeit mal in eine Trauergruppe gehen solltest oder ein Trauergespräch führen solltest mit einem Therapeuten, um auch mit diesen Schuldgefühlen klarzukommen. Okay. Mein Psychologe, der Frank, hat jetzt gerade mitgehört. Und ich schlage vor, dass er dich nochmal anruft und er dir vielleicht die eine oder andere Adresse an die Hand gibt. Ja, das wäre voll lieb. Mhm. Dann wünsche ich dir von Herzen viel Kraft, dass du es schaffst, über diesen Verlust zu verarbeiten. Hinwegkommen wirst du lange nicht, aber dass du damit lernst, umzugehen. Danke, Domian. Ich wünsche dir alles Gute und ich bitte dich aufzulegen und der Frank ruft gleich an. Okay, danke. Tschüss. Hier ist Mike. Mike ist 51. Guten Morgen, Mike. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, Mike. Hallo. Weswegen rufst du an? Ja, also, wie gesagt, ich bin verheiratet, habe Familie mit zwei Kindern und fühle mich seit 2 Jahren auch zu Männern hingezogen. Erst seit 2 Jahren? Ja. Vorher gar nicht? Ja, vielleicht schon mal in der Jugendzeit, aber dann war das wieder total, also irgendwie weg. Wie hast du das bemerkt im Alter dann von ungefähr 49 Jahren, dass das so ist? Ja, Männer haben mich einfach irgendwie erregt oder ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll. Also bemerkst du, wenn du auf der Straße gehst oder wenn du im Bekanntenkreis dich aufhältst, ja, dass der eine oder andere Typ dir gut gefällt? Und das ja, ist, genau. Und dass genau. Da auch erotische Sehnsüchte oder Fantasien mit verbunden sind. Ja, ich habe auch schon so Hotlines angerufen. Mhm. Aber noch im Internet. Aber noch keine reale Erfahrung gemacht? Doch, einmal, und das war vor 2 Jahren. Was hast du über da? Über die Hotline. Mit einem was ausgemacht und dann haben wir uns im Erotik-Kino getroffen. Mhm. Ja, und wie war das? In eine Kabine gegangen. In eine Kabine? Ja. Mhm. Ziemlich unromantisch, ne? Ja. Mhm. In irgendeiner so eine Siffkabine da Sex zu machen. Aber egal, erzähl mal. Ja, und dann hat er mich ein bisschen gestreichelt und einfach berührt. Und dann hat er mir die Hose aufgemacht und hat mir einen geblasen. Hat er dir denn wenigstens gefallen? Ja. Das schon? Doch, doch. Und hat dir die ganze Aktion gefallen? Also ich muss sagen, es war ziemlich geil. Hast du denn aktiv auch was gemacht? Also ich habe seinen auch ausgepackt und habe mal meinen Mund genommen, aber das war's dann. Das war vor 2 Jahren. Mhm. Seitdem hast du nichts mehr gemacht? Nee. Ich eben so auf Internetseiten. Also nur Sachen angeguckt dann? Ja, auf Bookcam auch mit Männern verabredet und dann haben wir uns da über Bookcam befriedigt. Ach, über eine, mit die Cams waren verbunden miteinander. Genau. Ach so, genau. Verstehe. Genau. Ja. Ja. Du bist verheiratet, hast 2 Kinder, sagst ja. du? Ja. Wie alt sind die Kinder? 11 und 7. Wie ist die Ehe mit deiner Frau? Ich liebe meine Frau. Ja gut, der Sex ist weniger. Mhm. Schon seit Jahren. Weniger heißt ganz weg? Nee. Oder sehr reduziert? Sehr reduziert, vielleicht mal ein Vierteljahr einmal oder einmal länger. Und wenn es dann passiert mit deiner Frau, ist es gut? Super. Ja. Geil. Ja. Denkst du dann an Kerle? Nee. Dann bist du ganz bei deiner Frau? Ja. Ich stecke da in der Zwickmühle und ich komme da nicht raus. Das ist das Verrückte. Ahnt deine Frau etwas von deinem geheimen Inneren? Nein. Nee. Hast du dich denn mal dabei ertappt, dass du dich vielleicht sogar ein bisschen in einen Typ schon mal verliebt hast? Eigentlich weniger. Es ist eigentlich... Es geht jetzt um Sexualität. Sexuelle Befriedigung und... Könntest du dir so in den aller möglichen Fantasien, könntest du dir vorstellen, mit einem Mann sogar zusammen zu leben? Nee, glaube ich nicht. Nein, nee. Also bezieht sich das auf die Sexualität, auf die sexuellen Erlebnisse und Erfahrungen? Ich bin ja schon oft so weit gewesen, dass ich mir gedacht habe, ich muss jetzt zum Psychologen oder was, weil es stimmt irgendwas nicht. Es ist was verkehrt. Naja, ich glaube nicht, dass es verkehrt ist. Es ist in dir und alles, was jetzt in dir ist diesbezüglich, ist richtig. Ja, ich habe halt Angst einfach. Ich will ja meine Familie, ich liebe meine Familie. Ja. Ich will es nicht verlieren. Ist mir klar, du bist in einem Dilemma. Aber was soll ich machen? Es wäre einfacher, sage ich dir, wenn du dich jetzt in einen Mann verliebt hättest. Ja. Weil dann wäre die Linie klarer. Aber so geht es ja um Sexualität. Ich finde ja, ich glaube, dass du bisexuell veranlagt bist und nicht glatt und nicht verdeckt schwul, sondern wahrscheinlich bisexuell. Ja. Das heißt ja nicht, dass man gleich promisk leben muss, nur weil man bisexuell ist. Mhm. Und man muss die andere Seite nicht ausleben, wenn man sich für die wiederum andere Seite entschieden hat. Aber bei dir ist es ein Sonderfall, weil du die Seite zu den Männern noch nie in deinem Leben wirklich ausgelebt hast. Wenn du vor deiner Ehe das ausgelebt hättest, dann wäre es wahrscheinlich sogar okay. Dann hast du dich für deine Frau entschieden und das ist dein Weg. Ja, ja. Aber jetzt ist die Frage, kann man das parallel laufen lassen? Die Beziehung zur Frau, das Vertrauensverhältnis und die Sexualität? Ich glaube, nein. Deine Frau würde aus allen Wolken fallen und sie... würde das als großes Misstrauensvotum verstehen. Genau. Wie ist denn deine Frau? Nehmen wir mal an, spielen wir es nun mal durch. Wenn du ihr das erzählen würdest, wie würde sie dann reagieren? Total negativ, finde ich, würde ich sagen. Sie sagt zwar, wenn unser Sohn schwul würde, wäre kein Problem. Wäre für mich kein Problem, aber... Okay, aber wenn der eigene Mann ein bisschen schwul Mann, ist... Ja, wenn ich jetzt als ihr Mann... mit dem Problem käme und sage, ich habe auch die Neigung zu Männern, also das, glaube ich, ging gar nicht. Und somit steckst du in der Falle. Ja, ich bin gefangen. Es gibt nur 2 Varianten. Die eine Variante ist, es heimlich nebenher zu machen. Und die andere Variante ist, dieses zu unterdrücken, solange du dich für deine Frau entschieden hast. Ja. Es gibt nur eine dritte. Die dritte ist natürlich, dich von deiner Frau zu trennen und ein freies Leben zu führen. Ja. Aber das willst du nicht. Nee, das will ich nicht. Was hat dein Gewissen gemacht, als du da in dem Sexkino warst? Hinterher, wie hast du dich gefühlt? Ja, so irgendwie beschissen. Ich bin zwar dann nach Hause gekommen, weil ich habe gesagt, ich treffe mich mit einem alten Schulkumpel, und dann hat er mich ausgefragt. Und dann habe ich gesagt, gut, der hat dann gesagt, komm, jetzt gehen wir mal in das Erotikkino und dann schauen wir mal einen Film an. Und habe ich halt dabei ein bisschen gelacht, und dann habe ich auch gesagt, und dann haben wir uns einen runtergeholt. Ach, das hast du ihr gesagt? Und ich weiß nicht, ob es das dann für Folgen nochmal hat. Ach. Ich meine, da bist du aber schon sehr mutig gewesen, erzählen. Ich sage jetzt einmal, ich weiß ja nicht, ich sage ja, ich habe es dann mit so einem Schmunzeln und. Und da hat sie nicht weit ernst genommen hat oder nicht? Und er sagt, ja super, hat es dann bloß gesagt. Ach. Ja, Mann, aber dann wittert die irgendwas. Jeder normale Mensch hätte doch dann gefragt, wie bitte, du warst im Sexkino? Ich gehe mir davon aus, dass du sonst nie ins Sexkino gehst. Nee. So, nee. Du warst im Sexkino mit einem Kumpel und habt ihr euch zusammen einen runtergeholt? Wie bitte? Ja. Ne, da müsste man noch erstaunter sein und noch weiter nachfragen, wie ist das gekommen, wie sitzt ihr da zusammen alle rum oder hast du es alleine mit dem gemacht? Sie hat einfach nur so gelacht und hat es stehen lassen. Ja, was ist das für ein Kumpel? Hat sie gesagt, der mich da in das Kino zieht und dann... Die hat in keiner Weise eifersüchtig reagiert? Nee. Das finde ich ganz merkwürdig. Es hat keine Szene gegeben. Dann sage ich, ich weiß ja nicht, ob das als Scherz aufgefasst hat, aber ich habe dann nicht mehr weiter irgendwie nachgefragt. Intuitiv würde ich denken, die ahnt irgendetwas und das ist ja egal. Ist so meine Intuition. Kann doch sein, dass ich mich da völlig irre. Ich habe im Freundeskreis einen ähnlichen Fall, wie du es ja schilderst. Mehrere Kinder, Typ, relativ spät Lust gekriegt auf Kerle, nicht schwul, aber Lust auf Sex mit Kerlen. Genau. Und da ist ich will es eben fertig erzählen. Und da ist es so, dass die Frau, dass irgendwie so durchgesickert ist an die Frau, fast so beiläufig, wie du es gerade geschildert hast. Mhm. Und die akzeptiert es, die toleriert es. Mhm. Sie hat einmal zu ihm gesagt, solange unsere Ehe nicht gefährdet ist und solange wir guten Sex miteinander haben, solange du dich schützt, ist mir egal, was du irgendwann mal ab und zu draußen machst. Also anal geht nicht, das mache ich nicht, das läuft gar nicht. Ja. Es geht eigentlich nur Hand, Mund. Okay. Aber anal ist tabu. Fahr mal auf volles Risiko. Erzähl's ihr. Ich weiß, was ich gerade sage. Du musst das so nochmal genau überdenken. Ja. Wenn sie nicht so reagiert hätte, wie du es mir gerade geschildert hättest, würde ich das nicht sagen. Mhm. Es würde dir ein Riesenstein vom Herzen fallen. Ja. Und irgendwas durch diese Kommunikation entsteht dann. Entweder klare Verhältnisse, dass sie sagt, wenn du das machst, sind wir getrennte Leute. Oder sie sagt irgendwie sowas, wie ich es dir gerade von meinem bekannten Freund da erzählt habe, dass ihr das relativ schnuppe ist. Mhm. Ja, ich weiß, es ist... Was? Entschuldigung. Da kommt er. Es ist ein Problem, es ist echt ein Problem. Was hast du denn für dich so gedacht, wie das weitergehen soll? Ja, das ist einfach so weitermachen ohne, ja. Ja, ich finde das nicht korrekt. Ja, du sagst, du ich weiß, ich fühle mich dann auch beschissen, ich denke mir... Das ist nicht okay. Ja, du sagst, du liebst deine Frau. Ja. Du findest sie sogar sexuell nach wie vor. Nach wie vielen Jahren Ehe? Jetzt sind 16. Ja, nach 16 Jahren immer noch attraktiv und wenn ihr Sex miteinander habt, ist es gut. Und ihr habt einen guten Kontakt miteinander. Ich möchte ja öfters, aber wie gesagt. Du möchtest öfters mit ihr? Ja. Sie will das nicht. Ja, sie sagt dann schon, sie will das, aber dann hat sie auch Rückenprobleme und dann ist das mal und dann ist mal das und Ja gut, dann denke ich mir mit okay. Mike, lass es mal sacken, lass unser Gespräch mal einfach sacken. Und überleg mal, ob du diesen sehr gewagten Weg gehst, den ich gerade vorgeschlagen habe. Mhm. Es wäre der ehrliche Weg. Ja, vielleicht sollte ich doch vorher zuerst zum Psychologen gehen. Bitte? Vielleicht sollte ich doch vorher noch zum Psychologen gehen. Nein, ach was, nein, das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht. Ich wünsche dir, wie immer es jetzt auch läuft, alles Gute, viel Glück und ein ehrliches und faires Verhalten wünsche ich dir. Ja, danke. Von Herzen alles Gute, Mike. Ja, danke. Tschüss, ciao. Ciao. 0800 220 5050, freie Themennacht. Wir sind aus der Osterpause zurück und ihr könnt euch gerne wieder melden. Wir sind live jede Nacht hier. Heute, wie gesagt, freie Themennacht, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben und möglichst nicht die Mail zu lang verfassen, damit die Kollegen das schnell bearbeiten können. Hier ist Kai. Kai ist 31. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Kai. So, um was geht's bei dir? Ich arbeite an einer Tankstelle. Tankstelle? Hab auch Karfreitag gearbeitet und bin 10 Minuten vor Feierabend überfallen worden. Ach du je. Erzähl. Ja, ich hab wie immer schon um 9:30 die Abrechnung gemacht und so weit, so grob, dass ich am Ende nicht so viel machen muss. Ja, dann habe ich die Wechselgeldkasse schon, wir bringen die immer um 9:30 schon mal weg. Wohin? Wohin wird die gebracht? Im Tresor, dass da nichts drin passiert. Ihr habt einen Tresor in der Tankstelle? Ja, wir haben ganz hinten in den Ecken haben wir noch einen Tresor, wo dann alles drin liegt, Zigaretten, okay. Geld und so was. Liegt die Tankstelle relativ abgelegen? Nein, da sind ein paar Häuser, ist auch Aldi und Lidl. Okay, da ist ja nichts Karfreitag abends los. Da ist Karfreitag nicht viel los. Und dann, wie ging es dann weiter? Ja, ich hatte die Wechselgeldkassen hinten gebracht und um 10:10, um 10 Uhr hätte ich zugemacht, um 10:10 kam er rein, hat Überfall geschrien, einmal geschossen. Ein Typ? Einer. Und hat geschossen? Und hat einmal geschossen. Wohin geschossen? Ich hab das so Richtung Decke gesehen. Die haben zwar keine Patrone gefunden, die haben auch nachhinein, hat die Polizei rausgekriegt, dass das nur ein Schreckschuss war. Okay, aber in dem Moment nimmt man das nicht wahr, wenn man überfallen wird. Nee, in dem Moment ist man nur unter Schock. Mhm. Ja, und dann kam auf mich zu, hat mir die Waffe in Gesicht gehalten und wollte alles an Geld und Zigaretten haben. In dem Moment, zu der Zeit dachtest du natürlich noch, dass es eine echte Waffe das ist und, eine echte. Und warst vermutlich in Todesnot, in Todesangst. Ich war fix und fertig. Ja klar, selbstverständlich. Ich habe ihm alles gegeben, was er wollte. Wollte der auch an den Tresor? Nee, da wollte er nicht dran, weil der wollte alles, was in die Kasse ist. Weil da, an den was im Tresor ist, da kommen wir auch nicht mehr drin, da kommt nur noch die Chefin nächsten Tag an. Ah, der verschließt sich dann so von alleine. Das habe ich auch schon mal bei meiner Tankstelle gesehen, dass das so gehandhabt wird. Wie viel Geld hattest du denn noch da? Das waren ca. 240 Euro. So, das hast du ihm gegeben? Das habe ich ihm gegeben und die Zigaretten, die er haben wollte. Wo er raus war, habe ich dann sofort die Tür abgeschlossen und den Notruf abgesetzt. Wie viele Zigaretten wollte er haben? Er hatte ca. 33 Schachteln gekriegt. Einfach so willkürlich zusammengewürfelt? Ja, und dann ist er auch abgehauen, weil die Tüte von ihm voll war. So, und dann hast du die Polizei benachrichtigt? Dann habe ich den Notruf abgesetzt. Mhm. Dann hat der Sicherheitsdienst angerufen. Dann habe ich ihm gesagt, dass ich überfallen worden bin. Ja. Da hat er gesagt, okay, wir schicken alles raus. Dann habe ich meine Tankstellenleiterin angerufen. Mhm. Die hat auch gesagt, ich komme sofort. Mhm. Ja, und dann habe ich erstmal aufgelegt und dann bin ich erstmal zur Ruhe gekommen. Und hast kapiert, runtergekommen. Und hast kapiert, was passiert ist. Ja, dann habe ich halt erstmal alles ein bisschen sacken lassen. Mhm. Mhm. War der Mann maskiert? Er hat eine Maske an. So eine graue Halloween-Maske. Halloween-Maske? Graue Halloween-Maske? Ja. Was so heißt grau. Das? Die haben mich auch nachhinein jetzt schon mal zur Wache bestellt. Ich habe mir auch Fotos angeguckt und da habe ich ihn wiedererkannt. Ich kann mir unter einer grauen Halloween-Maske nichts vorstellen. Halloween-Masken können ja in vielerlei Richtung geformt sein. Das ist so eine graue Maske. Wie soll ich das erklären? Ja, Ist ja auch vielleicht wurscht. Das war, auf jeden Fall war es eine Maske und du konntest nichts gesehen von dem Gesicht. Nee, ich konnte nichts gesehen. Ja. Nur der Mund war, der war eingeschnitten und die Augen. Und wie hat er gesprochen? Das war auf jeden Fall ein ausländischer Akzent. So, und wie hast du jetzt was wiedererkennen können bei der Polizei? Also, ich war jetzt bei der Polizei. Die haben mir Bilder von anderen Tankstellenüberfällen gezeigt. Mhm. Und da ist rausgekommen, dass er auch in Duisburg und in Mülheim auch zwei Stück. Ach so, mit derselben Maske? Mit derselben Maske, mit demselben Anzug, alles. Ah, verstehe. So, jetzt ist Karfreitag, schon ein bisschen jetzt liegt's zurück. Wie geht's dir? Es geht so. Da geht ja auch jeder Mensch mit anders um. Es gibt Tankstellen, Mitarbeiter, die denen das kaum was ausmacht. Und dann gibt es Leute, die nie wieder an einer Tankstelle arbeiten können. Wie wird das bei dir sein? Ich hätte sowieso Samstag, Sonntag, Montag frei gehabt und bin dann dienstags auch wieder arbeiten gegangen. Ah, also gleich der Situation sich wieder ausgesetzt. Ja, weil ich bin der Meinung, wenn ich jetzt davor weglaufe, bringt mir das auch nichts. Ja, das ist wahrscheinlich auch ziemlich klug, das so zu machen, wenn du es kannst, wenn es irgendwie möglich ist. Und natürlich, abends, wenn dunkel ist, wird einem ein bisschen mulmig. Mhm. Aber, ja, und wahrscheinlich hat man Angst bei jedem, der in die Tankstelle reinkommt, ob nicht viele wieder das vielleicht ein Überfall sein könnte. Ja, deswegen, wir machen mittlerweile, seitdem machen wir ab 9 Uhr also die Tür zu. Mhm. Und wenn die Leute dann kommen, müssen die sich erst unser erstes Gesicht zeigen. Und wenn wir das Gesicht gesehen haben, lassen wir den rein. Verstehe. Mensch Kai, also erstmal gut, dass nichts passiert ist. Das ist das Allerwichtigste. Und das stimmt. Fand ich, was die Polizei sich gelappt hat. Ich habe da den Notruf abgesetzt. Mhm. Und dann ruft der Sicherheitsdienst an. Ja, wir schicken alles raus. Und dann ruft die Polizei tatsächlich noch an und sagt, müssen wir wirklich kommen. Ach, ich verstehe den Vorgang nicht. Wieso hast du nicht direkt die Polizei angerufen? Ja, wir haben ja einen Notrufknopf. Und den müssen wir drücken, und dann ruft automatisch der Sicherheitsdienst an. Dann geht ein Notruf beim Sicherheitsdienst und bei der Polizei ein. Ach so. Wie? So. Und da hat die Polizei gesagt, müssen wir wirklich vorbeikommen? Müssen wir jetzt wirklich vorbeikommen. Das ist ja nicht so nett. Naja, fand ich auch nicht schön. Vielleicht waren die gerade überlastet, die Leute. Vielleicht war irgendwas. Aber ist eigentlich keine Erklärung. Das ist keine Erklärung. Nee, keine Erklärung. Mensch Kai, ich wünsche dir, dass du weiterhin so gut damit umgehen kannst. Ich glaube, dann verlierst du auch die Angst davor. Und wir freuen uns, dass du gesund und munter bist. Ja, ich bin auch froh, dass ich jetzt so gut wegstecke. Ich bin auch in psychologischer Betreuung jetzt. Ach, bist du? Ja. Ich dachte, es wäre gar nicht nötig gewesen. Doch, weil ich vorher schon mal mit Depressionen zu tun hatte. Ja, ja. Und deswegen bin ich auch in psychologischer Betreuung. Und deswegen wollen die halt jetzt weiter, dass ich ein bisschen mehr zum Psychologen komme, dass ich das ein bisschen mehr besser noch verarbeite. Finde ich eine gute Idee. Aber ich glaube, auch eine gute Idee ist, wenn mein Psychologe dich auch nochmal anruft. Doppelt hält besser, okay? Ja, das wäre gut. Ja, das machen wir so. Lieber Kai, auf dass du nicht mehr überfallen wirst. Und ja, ich hoffe auch. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, wir melden uns gleich bei dir. Ja, du sagst dem Frank gleich deine Anschrift. Okay. Tschüss, alles Gute. Okay, danke. Ciao. Tschüss. Und hier ist der Thorsten, der ist 53. Guten Morgen, Thorsten. Ja, guten Morgen. Und ja, ich bin 53 und lebe momentan seit 4,5 Monate glücklich und aufregend mit einer 80-jährigen Lebensgefährtin zusammen. Ach guck, Gratulation. Danke. Also, ihr seid ein Liebespaar. Wir sind, ja, seit 4,5 Monate sind wir heiß und innig sexuell und alles, was Interessen angeht, sind wir unzertrennbar. Sprichst du mit der Freisprechanlage? Nein, Moment, es klingt nicht. Ich gehe auf den Balkon. Ja. So, jetzt hat. Ja, ist besser, es halte so merkwürdig. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt, sie hatte inseriert. Und ich habe ihr geantwortet und sie hatte aber sowas jemanden gesucht im gleichen Alter und war hin und weg. Und ja, dann waren wir in Briefkontakt und dann hinterher telefonisch in Kontakt und da hatten wir auch erotische Austausch genommen. Schon am Telefon? Ja, schon. Obwohl sie gar nicht so einen jungen Spund für dich wollte. Ja, sie war sehr, sehr neugierig, wie ich wohl als junger Mann reagieren würde, so ob sie irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben müsste und sexuell betrachtet. Ja. Habt ihr schon einen Telefonsex gemacht? Wenn man es richtig nimmt, eigentlich ja. Wir haben also schon, sagen wir mal, sehr deutliche Wörter genommen. Und was hat sie denn besonders interessiert? Sie hatte sich dafür interessiert, erstmal über meine Einstellung zum Sex. Mhm. Und da hatte ich gesagt, gut, ich möchte schon eine Frau, die da mithalten kann, stellungsmäßig, die auch gerne noch dazulernen kann und mir was vermitteln kann und die relativ offen ist in allen Belangen. Ja. Und da hat sie gesagt, bin ich die Richtige, oder was? Nein, sie hat gesagt, was ihre Wünsche wären. Was? Also sprich jetzt Oralsex von hinten und das. Also das haben wir schon vernünftig beredet. Mhm. Ja, das hatten wir dann mehrmals telefonisch gemacht. Ja, und dann haben wir uns kennengelernt und ja, das war wie soll ich sagen, als wenn der Blitz einschlägt. Und jetzt macht ihr beiden das auch real? Wir leben das real durch. Und ja, wir gehen unter anderem auch in Berthe Use, da kaufe ich ihr unter anderem, ja, wie gesagt, wir haben einen total freien Sex miteinander. Mhm. Und da habe ich jetzt unter anderem jetzt ein Dildo gekauft, dann habe ich ihr Reizwäsche gekauft in ihrem Alter und sie hat einen tollen Körper, sie hat tollen Busen. Ist der Busen operiert oder ist er? Nein, überhaupt nicht. Nein, der ist Natur und mit 80 Jahren noch? Ja, die hat auch eine sehr, sehr tolle Haut, die tut eincremen mit normalem Öl und geht also nach einem Thailänder zum Massieren hin. Steht da wie eine 60-Jährige. Finde ich völlig schräg. Also 80 ist ein schönes Alter, aber man ist natürlich nicht mehr so frisch wie eine 20-Jährige. Wenn sie so erzählt, war sie die ganze Zeit schon immer so sexuell sehr drauf und sehr interessiert? Nein, überhaupt nicht. Sie und ich, wir leben eine andere Welt. Das bedeutet ganz einfach, sie hatte zwei Ehemänner und die waren langweilig, stinklangweilig. Mhm. Und ja, sie war 7 Jahre jetzt alleine und hat sie eben selber masturbiert. Mhm. Und ich war vorher mit einer 16-jährigen älteren Lebensgefährtin zusammen. Ach so. Und war immer nur mit älteren Damen zusammen, weil ich und sie, wir wollen auskosten, wir wollen leben, gerade das Sexuelle, noch andere Menschen nicht erleben, wo wir der Meinung sind, das sind Eheleute, die machen 5 Minuten Quickie und danach ist Feierabend. Was ist der besondere Sex jetzt mit dieser 80-jährigen Frau? Was macht diesen Sex besonders? Beschreib uns das mal. Das ganz Besondere an dem Sex ist das Eigentliche, das ist die Zärtlichkeit, die auch die Zärtlichkeit am Anfang und dann praktisch der Übergang, wo sich jeder führen lässt, wo man eigentlich sagen muss, das geht ohne Gebrauchsanweisung und das ist der Genuss, des gesamten Körpers von ihr, wie auch von mir. Ja. Das sagt sie auf jeden Fall. Und du kannst dann auch ganz entspannt den auch schon 80-jährigen Körper, der offensichtlich ja noch sehr gut erhalten ist, aber auch wirklich annehmen, akzeptieren und erotisch anziehen finden. Ja, ich finde ältere Damen von Haus aus erotischer wie die Jüngeren. Ich war noch nie mit einer Jüngeren zusammen, muss ich gleich dabei sagen. Ja. Nur, wie soll ich erklären? Es ist die Art und Weise, wie man miteinander im Bett harmoniert. Mhm. Und das macht eine ganz gewisse Note. Und die haben viele, viele nicht. Ja. Auch wenn sie es behaupten, sie haben es einfach nicht, weil wir, wie soll ich sagen, es ist irgendwie ein übergangsloses Spiel in sich hinein und ein immer wieder neues Entdecken. Und jetzt wollen wir richtig Butter bei die Fische tun. Welche sexuellen Schweinereien macht ihr denn so? Ja, wenn man, also total pervers nicht, aber sagen wir, den Unterleib praktisch, der wird geküsst und dann wird also sehr lebhaft geküsst. Und was der Oberbereich ist, jetzt mit Brustbereich und aus mit Zunge und so weiter. Also oral, das ganze Programm? Ja, voll, absolut. Das ganze Programm, anal auch? Auch, ja. Anal auch. Das hat sich ergeben. Das hat sie vorher nicht gehabt und ergeben. Das ist ja völlig schräg. Da erlebt eine 80-jährige Frau zum ersten Mal in ihrem Leben Analsex. Ja, und was hinzukommt... Ich hoffe, sie hat keine Hämorrhoiden. Nein. Wie ist das? Das ist ja nun ein Problem bei etwas älteren oder älter werdenden Frauen. Wird sie feucht? Wie gesagt, sie hat 7 Jahre keine Lebensgefährten gehabt. Am Anfang hatten wir eine Gleitgel nehmen müssen, weil die Scheide nicht feucht geworden ist. Mhm. Und je intensiver und je länger wir dann miteinander eben den Sex miteinander hatten, ist mittlerweile so, dass praktisch sie kein Gleitgel mehr braucht. Das ist eine tolle Sache. Du hast gerade gesagt, oral, das ganze Programm, das heißt Küssen natürlich auch, alles, gehe ich davon aus. Hat sie, entschuldige, wenn ich das so frage, aber es kommt mir halt so in den Sinn, hat sie ein Gebiss? Nein, sie hat mit 80 Jahren, also sie wird im August 80, ich werde 54 auch im August. Nein, sie hat alles, was dran ist, ist Natur. Mensch, Natur. Du beschreibst uns aber wirklich eine tolle Frau, also die sehr viel Glück auch gehabt hat mit ihrem Äußeren oder vielleicht auch viel dafür getan hat und sich gepflegt hat ihr Leben lang. Ja, sie hat sich nicht überfänglich gepflegt. Sie steht einfach da, wo eine andere mit 80 und aussehen würde wie 120, ganz einfach. Gut, man sagt dann auch gute Gene. Merkst richtig. Du, ich meine, du hast noch nicht so viel mit jungen Frauen was zu tun gehabt. Ich habe gar nichts mit jungen. Gar nicht, ja. Ich wollte auf den Orgasmus ansprechen. Kommt eine ältere Frau anders zum Orgasmus? Hast du das Gefühl, dass sie intensiver kommt? Dauert es länger? Sie braucht ein bisschen länger. Und die ist halt, wie soll ich sagen, wenn sie kommt, dann wahnsinnig intensiv. Also da kann ich wirklich Balkontür zu machen. was ich aber toll finde, weil ich sie einfach gehen lasse, weil das für sie das Null plus Ultra, ja. Bist du denn so potent und hast doch immer eine gute Erektion? Ja, doch, ich bin ich weiß jetzt nicht, wie man sich da ausdrücken mag über andere, gegenüber von anderen Leuten. Also ich zumindest war jetzt 3 Tage komplett mit ihr zusammen und wir haben komplett, also wirklich 3-4 Stunden haben wir mit Zärtlichkeit mit allen ausgetauscht. Ich komme bei der Frau prinzipiell so 2-mal auf jeden Fall, Minimum. Das heißt, ihr wohnt noch nicht zusammen? Nein, aber wir möchten zusammenziehen. Das möchten wir auf jeden Fall. Ja. Wie ist denn das so mit der familiären Einbindung? Zum Beispiel, hast du Kinder? Hat sie Kinder? Ich habe Kinder. Ich habe 2 Kinder. Die sind auch weltoffen. Mhm. Die sind, sag ich mal, auch so dolle mit dem Sex wie ich. Nicht dolle, aber eben haben eine andere Art und Weise wie die Verkennten heutzutage. Ja. Sie hat 5 Kinder. 2 sehr konservative, die mich noch nie gesehen haben, noch nie gesprochen haben. Ich darf da gar nicht ins Haus rein, weil sie sowas irgendwie Hintergedanken haben oder abartig finden. Oder naja, also zwei konservative und die restlichen sind offener? Die mit den anderen 3 tue ich telefonieren. Die waren auch bei mir in der Wohnung. Die haben mich richtig kennengelernt. Die finden das gut. Die sagen zu der Mutti, leb auf so lange, wie du kannst. Und so sagen deine Kinder das auch? Meine Kinder sind mehr oder weniger so erzogen worden. Ja. Von mir. Das heißt, 4 Monate zusammen, sagst du, 4,5 Monate ungefähr? Ja, 4,5. Das heißt, neben der hochgradig interessanten Sexualität merkst du auch, dass ihr miteinander verliebt seid und du dir jetzt eine langfristige Beziehung auch vorstellen kannst? Ja, das wollen wir auf jeden Fall machen, weil wir auch Interessen haben, wie Theater gehen, wie Musik hören, wie Spaziergänge. Doch, das auf jeden Fall. Und alleine schon, weil sie noch im Haus von ihrer konservativen Kinder wohnt, das bringt nichts, das bringt nur Stress, weil die total verkehrt eingestellt sind. Ach so, dann will sie ausziehen. Sie will dann zu mir praktisch einziehen, weil es ja, wie soll ich das sagen? Die ist noch nie mit 80 irgendwo nackig rumgelaufen in der Wohnung, das kennt sie gar nicht. Und die muss es. Hast du den Eindruck, dass deine Freundin all die Jahre oder Jahrzehnte sehr viele Dinge unterdrückt hat und jetzt so richtig auflebt? Nein, nicht unterdrückt, sie hat es nicht bekommen, sondern in den letzten zwei Jahren. Ja, gut, genau. Zwangsläufig ist es unterdrückt worden, ja genau. Genau, und und er lebt jetzt eine Frühlingsflut in Sachen Erotik, Liebe und Sexualität. Ja, ein bisschen mehr. Die sagt immer, ich bin vom lieben Gott geschickt worden. Also ich bin ganz begeistert, Thorsten, wirklich. Dass sowas gibt und. Was man dabei sagen muss, ich komme von München und man sagt immer, München ist weltoffen, aber ich kann nur sagen, wenn ich mit ihr U-Bahn fahre oder gehe irgendwo mit ihr essen oder irgendetwas, die Münchner sind nicht weltoffen. Die gucken alle blöde und die werden denken, dass es deine Mutter ist. Nee, aber ich kann da unheimlich gut mit umgehen. Ja. Weil sie sieht aus wie, naja, 70. Ja, okay, aber gebt ihr denn in der Öffentlichkeit auch zu erkennen, tuchtelt ihr rum, dass ihr ein Paar seid? Ja, da haben wir keine Probleme mit. Okay, dann reagieren die Münchner da pikiert drauf. Ach, da müsst ihr nach Köln kommen. In Köln seid ihr willkommen. In Köln ist alles Schräge willkommen. Ich kenne Köln deutsch, ich habe mein Deutsch gewohnt. Na so gut, da weißt du Bescheid. Ja. Da müsst ihr nach Köln oder Berlin gehen. Da, aber noch eine ernste Frage, Thorsten. Ja. Das ist ganz toll. Ich beglückwünsche euch wirklich sehr dazu. Danke. Aber hast du so ein, huscht schon mal so ein Gedanke durch deinen Kopf? Sie ist 80 Jahre, vielleicht haben wir gar nicht mehr so viel miteinander, voneinander. Ich bin ein Mann, vielleicht bin ich ein bisschen überreif, wie manche andere Männer in meinem Alter. Die letzte Lebensgefährtin war 16 Jahre älter. Die ist verstorben, sonst wäre ich heute noch mit ihr zusammen. Ich gehe den Gedanken durch und kann sein, dass er krank wird von heute auf morgen, kann sein, dass er Herzinfarkt bekommt, wie auch immer. Mhm. Aber das durchlebe ich dann mit ihr, das miterlebe ich dann mit ihr. Also ich gehe nicht auf die Flucht. Ja. Ach, so, weißt du, Thorsten, ich hab's auch einfach nur so gefragt. Ich finde ja auch, man kann auch einen jungen Menschen oder einen gleichaltrigen Menschen verlieren, dass der sterben kann oder schwer krank werden kann. Entscheidend ist, dass ihr jetzt in der Gegenwart gut miteinander lebt, dass ihr euch liebt und dass ihr tolle Sexualität habt. Was will man mehr? Ja, ich meine, manche Leute, wie gesagt, kennen das gar nicht. Die haben es nie kennengelernt. Genau. Ja. Und ich bin der Meinung, wenn man in der Art und Weise etwas Neues wieder erlebt, das kann sich kein anderer vorstellen. Das geht gar nicht. Also sehr schön, dass du uns das erzählt hast. Das macht vielleicht anderen Leuten auch noch Mut, die zuhören und vielleicht auch so einen Weg gehen wollen. Bestelle deiner Liebsten recht herzliche Grüße von mir. Ja. Und ich wünsche euch alles Glück der Welt und genießt euer Leben. Könnte ich noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay. Dann auf Wiederhören, Thorsten. Ja, tschüss. Ciao. 1.48 Uhr, hier ist Annette. Annette ist 68. Guten Morgen, Annette. Morgen, Damian. Hallo, Annette. Freue mich, dass du da bist. Ja. Über was reden wir beide? Ich habe heute die Diagnose bekommen, dass ich eine Demenz habe, eine beginnende. Ich habe meine Mutter erlebt, die hatte Demenz. Ich habe den Verlauf kennengelernt. Mhm. Und sie hatte allerdings eine sehr aggressive Form. Wie lange hat deine Mutter daran gelitten? Das waren ungefähr 4-5 Jahre. Und du hast sie begleitet in der Zeit? Ja. Wie kam es jetzt heute zu dieser Diagnose? Hattest du irgendetwas bemerkt? Ich hatte was bemerkt. Auch meine Tochter hat immer wieder gesagt, Mama, mit dir stimmt was nicht. War dann auch manchmal etwas, so nach dem Motto, jetzt konzentrier dich mal, ne? Mhm. Und dann war ich im Januar beim Neurologen, bin durchgecheckt worden, MRT, das ganze Programm, auch Tests gemacht und dann wurde mir gesagt, okay, dass ich da ein bisschen vergesslich bin, aber das sei altersgemäß. Und der Bericht würde an meinen Hausarzt gehen. Ja. So, jetzt habe ich aber gemerkt, es wurde immer schlechter und hatte auch ein bisschen so körperliche Probleme, habe das darauf geschoben und bin dann zum Hausarzt heute gegangen. Und ich sag so, ich habe aber das Gefühl, so im Kopf stimmt was nicht. Er sagt, da haben Sie denn nicht den Befund bekommen vom Neurologen? Mhm. Ich sage, ich habe nichts bekommen. Ja, und dann hat er mir den Brief gezeigt und da steht drin, dass es eine beginnende Demenz ist. Aber der Neurologe hat zu dir ja was anderes gesagt. Ja. Was ist denn das für ein Arzt? Das weiß ich auch nicht. Der hat zu dir gesagt, das ist so eine altersbedingte Vergesslichkeit. Machen Sie sich keine Sorgen, so in der Richtung. Ja, meine Tochter hatte noch gesagt, Mama, ich sag du, ich war da und hat dann auch ein Gespräch gewünscht. Die war mit und hat dann gesagt, ja, aber bei meiner Mutter, ich merke, das stimmt was nicht. Ach. Und hat dann zu meiner Tochter gesagt, nö, also das ist altersgemäß. Die Tochter war bei diesem Gespräch dabei. Sonst hätte man ja vielleicht denken können, du hast es nicht richtig verstanden oder vielleicht schon vergessen. Ja. Aber die Tochter war dabei. Dann ist es fast unverzeihlich, dass er dir das sagt und in dem Befund es anders formuliert. Ja. Ist denn der Befund jetzt wirklich, stimmt das denn? Ich habe den schriftlich. Ja, aber glaubst du denn diesem Arzt, wenn der... Ja. Ja. Ja. Also ich merke das. Ich habe wo war ich gestern? Was habe ich gestern gemacht? Mhm. Ne? Und dann tue ich mich unendlich schwer. Das dauert manchmal Stunden, bis ich überhaupt drauf komme. Mhm. So, ich erinnere mich an, weiß ich nicht, mit 4 Jahren kann ich mich erinnern, wie ich im Kinderwagen gesessen habe. Meine Brüder mich da durch Schlaglöcher geschuckelt haben. Ne? Mhm. Aber das Kurzzeitgedächtnis hat ganz rapide nachgelassen. Ich bin immer noch so ein bisschen unsicher, was diesen Neurologen betrifft. Nimmt dein Hausarzt das denn jetzt auch ganz ernst? Ja. Aber wir können uns alle keinen Reim darauf machen, dass er dir und deiner Tochter was ganz anderes gesagt hat. Ja, aber er hat ja meinem Hausarzt den Befund geschickt. So, und da steht's drin. Wie gehst du jetzt mit dieser Diagnose, Annette, vor allen Dingen auch nur in Anbetracht der Erfahrung mit deiner Mutter um? Es ist ganz furchtbar. Es ist wie ein Damoklesschwert. Mhm. Und ich kann dir sagen, Domian, ich habe mir überlegt, wenn ich merke, dass es wirklich schlimmer wird, ne? Da kommen ja auch nachher Ausfälle, Schluckbeschwerden und. So, und wenn das kommt, kann ich dir sagen, werde ich mein Leben ein Ende setzen. Ich will nicht wie ein lebendiger Leichnam da rumliegen und das will ich auf keinen Fall. Ich möchte das auch niemandem zumuten. Sprichst du aus der Erfahrung mit deiner Mutter, dass sie auch wie ein lebendiger Leichnam rumgelegen hat? Ja, sie hatte immer wieder dichte Momente, hat mich dann angeschrien, hat mir Sachen ins Gesicht geschmissen und. Mhm. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich so aggressiv werde. Mhm. Dann hätte ich das jetzt schon. Das habe ich ja bei ihr beobachtet. Du hast für dich fest entschieden, ab einem bestimmten Zeitpunkt nimmst du dir das Leben, um dir und den anderen Menschen das nicht anzutun. Ja. Mhm. Und zwar so, dass meine Tochter wird mich ja dann identifizieren müssen, dass ich auch halbwegs anständig aussehe. Und auch nicht, dass mich irgendjemand findet im Gebüsch oder sowas. Das heißt, du hast dir schon Vorstellungen gemacht, wie du das machen willst. Nämlich? In der Badewanne die Pulsadern ausschneiden. Oder Medikamente, da muss ich gucken, wie ich drankomme. Nun ist das gerade bei dieser Erkrankung ja sehr schwierig, wenn man so etwas vorhat. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Der ist noch nicht heute und auch noch nicht morgen, Domian. Ne? Das ist mir schon klar, aber wann, wie merkt man das? Wann kann man das sagen? Das weiß ich nicht, ich erlebe das jetzt zum ersten Mal. Aber ich hoffe, dass ich den richtigen Zeitpunkt da finde. Und dass ich noch, meine Tochter ist jetzt mit dem zweiten Kind schwanger, möchte ich natürlich auch noch erleben. Du hast deine Tochter aber nicht eingeweiht in diese Überlegung. Nein, dass ich mein Leben dann Ende setze, nicht. Ich habe ihr nur irgendwann mal gesagt, wenn, möchte ich bitte eingeäschert werden und die wohnt auf dem Land. Und dann möchte ich, dass du meine Asche auf die Pferdewiese streust. Was war für dich das Schlimmste, was du bei deiner Mutter, die an der gleichen Erkrankung gelitten hat, erlebt hast? Das war dieser Verfall. allerdings auch ihrer Aggression. Also meine Mutter möchte ich jetzt nicht erörtern, aber das war nicht immer unbedingt gut. Ich vermute mal, dass deine Mutter am Ende ihrer Leidenszeit gar nicht mehr deine Mutter war. Wenn sie Lichtmomente hatte, schon. Wenn sie Lichtmomente hatte, ja. Aber das, was deine Mutter wahrscheinlich ausgemacht hat, hat sich immer mehr verabschiedet. Ja. Mir fällt gerade ein, du kennst Günther Sachs oder kanntest Günther Sachs sicherlich. Ja. Der hat sich erschossen. Der hat sich erschossen, ja. Ja. Dem das wohl auch klar war, dass er immer stärker daran leiden wird. Ja. Also ich kann das gut verstehen, dass man natürlich erstmal geschockt ist. Und vor allen Dingen, wenn man das erlebt hat mit der eigenen Mutter, was diese Krankheit bedeutet. Was aber kann man jetzt, du weißt sehr gut Bescheid darüber, was kannst du jetzt unternehmen, um den Krankheitsverlauf zu verlangsamen? Also was ich mache, ist vielleicht blöd, ich kriege jeden Morgen die Tageszeitung. Mhm. Und da ist ein großes Kreuzworträtsel. Mhm. Ne? Und dann, wenn ich auch merke, ich denke, Mensch, das müsste ich doch wissen. Ne? Mhm. Aber dann lasse ich nicht locker. So, das mache ich. Um das zu trainieren. So, ich lese, ich höre Nachrichten, ich gucke mir auch Quiz-Sendungen an, was ich früher so nicht geguckt habe. Einfach, um immer noch den Kopf dabei zu behalten. Mhm. Sport machen. Ne? Also Bewegung, so. Viel Bewegen. Bewegung. Mhm. Ich habe einen kleinen Hund, ich bin heilfroh, der muss 3-mal am Tag raus. Mhm. Ich muss mit dem laufen. Mhm. Ne? Und dann ist das so, dann triffst du auch immer andere Hundebesitzer und man kommt erzählt ins Gespräch, genau, ja. Ne? Wäre es also, nicht vielleicht auch klug, parallel zu all diesen Aktivitäten auch noch vielleicht begleitet von, weiß ich jetzt, von irgendeinem Therapeuten oder Psychologen noch so ein paar Trainingsprogramme zu machen? Gibt es das? Es wird es bestimmt geben, bin ich ganz sicher. Da bin ich ganz sicher. Also ich habe vor ein paar Jahren mal eine Therapie gehabt. Das war eine Ärztin, also die war Ärztin und Psychotherapeutin. Mhm. Dann sollte ich mich vielleicht mal an die wenden. Wir werden auf jeden Fall gleich auch noch ein paar Sachen für dich raussuchen. Das ist ja so eine große, verbreitete Erkrankung. Da gibt es viele Möglichkeiten. Sicherlich, dass man noch lange, also relativ lange, wahrscheinlich auch individuell verschieden, doch noch einigermaßen gut leben kann. Annette, dieses Selbsttötungsvorhaben, bist du mit dir ganz im Reinen, das zu machen? Ja. Du hast keine moralischen Bedenken? Ich war mal Messdiener. Ich war mal richtig fromm. Aber ich habe heute eine andere Einstellung zur katholischen Kirche, was aber nicht, ja, gläubig, nein, in dem Sinne bin ich nicht. Also ich glaube schon, dass es in irgendeiner Form vielleicht noch gibt, dass die Seele weiterlebt. Energie geht ja nicht verloren. Mhm. Und was glaubst du, was das für deine Tochter bedeuten würde, wenn du es irgendwann tun solltest? Wir haben solche Themen durchaus schon mal angesprochen. Mhm. Inwieweit, ich denke mal, dass sie das schon im Hinterkopf weiß und ich glaube, dass sie das auch akzeptieren würde. Mhm. Also ich finde, dass man, und das hört sich ja so an, dass du das auch willst, dass man erstmal jetzt alles versucht, was möglich ist und soweit es irgendwie auch realisierbar ist, dass man sich trainiert und dass man das alles so weit wie nur irgend denkbar hinausschiebt. Ja, ich habe auch gefragt, ob es Medikamente gibt. Du siehst ja immer im Werbefernsehen dann Ginkgo und sowas, ne? Auch da sollte... Hat mir jetzt da was verschrieben und hat gesagt, nur es gibt auch Menschen, die das nicht vertragen, dass ich es halt ausprobieren soll. Du solltest alles ausprobieren und auch eine gute ärztliche Beratung dir an die Seite nehmen. Und was es sonst alles noch so gibt, das werden wir dir gleich noch an die Hand geben, Annette. Was ich aber gerade noch sagen wollte, ist... ich kann das nur für mich persönlich sagen, dass ich mir das auch vorstellen könnte, in einer bestimmten Phase einer solchen schweren Erkrankung auch selbstbestimmt zu entscheiden, wann ich sterben will. Ja. Das könnte ich mir für mich auch vorstellen, ja. Also von meinem Alter weiß ja, ich bin alter 68er. Mhm. Ich habe eigentlich immer getan, nicht nur, was mein Herz mir sagt, sondern auch, was mein Kopf mir genau, sagt. Genau. Lieber Nette, die Sendung ist vorbei. Ich bitte dich aber aufzulegen, dann ruft der Frank, mein Psychologe, dich an und gibt dir noch einige Infos an die Hand, die vielleicht hilfreich für dich sind. So, Romian, es hat ganz gut getan, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir noch viele gute Zeiten für die Zukunft. Okay. Und gutes Leben. Von Herzen alles Liebe. Danke, Tanja. Tschüss. Ciao. Danke, tschüss. In der Technik heute Martin Dannhauser. Morgen sind wir auf der Da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Wünsche eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao, ciao.